Der Schwedenkönig war auf die Meldung von Wallensteins Marsch nach dem Norden ohne Schwanken von der Donau, die er bereits erreicht, nach Sachsen aufgebrochen. Er muss dem kaiserlichen Generalissimus Einhalt gebieten, denn lässt er sich durch Unterlassung der Hilfe das ohne dies schwierige Kursachsen abspenstig machen, dann hat er das Spiel in Deutschland unwiederbringlich verloren. Höchster Ernst und allerhöchste Zeit ist es für ihn geworden. Mit dem unheimlichen Friedländer ist nicht zu spaßen. Der König erkennt die Lage und weiß, dass es jetzt zur Entscheidung, vielleicht auch zum Sterben gehen kann. In Nürnberg übergibt er seine letzten Weisungen, auch solche für seinen Todesfall, dem Kanzler Axel Oxenstierna. Dann eilt der Held, so rasch die Truppen es vermögen, über den Thüringer Wald nach dem bedrohten Sachsen. Nachdem er sich mit dem Ernestiner Bernhard von Weimar vereinigt, geht er auf die entscheidende Schlacht brennend gegen den Friedländer los. Wallenstein, nie der Mann der wagenden Offensive, ist überrascht. Er muss die schon zur Kantonierung zerstreuten Streitkräfte erst wieder sammeln. Nun ist er doch zur offenen Feldschlacht mit seinem gefährlichen Gegner gezwungen, der mit ganzem Einsatz anstürmt. Aber auch das kaiserliche Heer weiß die Szene. Auf dem Felde von Lützen stellt es sich auf den flachen Bodenwellen nördlich der nach Leipzig führenden Straße zur Schlacht. Um sich den Weg zu seinem Bundesgenossen zu bahnen, will der Schwede die Kaiserlichen gegen Halle abdrängen. Wallenstein hat seinen Unterfeldherrn Pappenheim mit dringendem Billett, auf das er eigenhändig die Worte »Zito, zito, zitissime, zito«, also »schnell, schnell, so schnell wie möglich, nur ja schnell« geschrieben, zum Eingreifen in die Schlacht gerufen, die am nebligen 6. Novembertag bei Lützen entbrennt. In dem erbitterten, durch das Eingreifen Pappenheims mit seiner Reiterei hin und her wogenden Kampf fällt um 2 Uhr nachmittags der Schwedenkönig an der Spitze seines Smoländer Kürassierregiments. Seine Leiche, die im Getümmel sinkt, wird von Kroaten beraubt und erst nach der Schlacht geborgen. Im kaiserlichen Heere bleibt der Friedländer, obwohl er sich an diesem Entscheidungstage ebenfalls persönlich stark aussetzt, unverwundet, aber der heldenmütige Pappenheim erhält die tödliche Verletzung, der er tags darauf erliegt. Wallenstein jedoch, dessen Truppen zu Beginn der Nacht das Schlachtfeld noch behaupten, zieht im Dunkel ab, obwohl nun das pappenheimsche Fußvolk zu ihm stößt. Sachsen räumend, wendet er sich nach Böhmen. Er hat seine erste Schlacht verloren, wenn auch mehr eine strategische als taktische Niederlage. Ein Feldherr von rascher Entschlossenheit hätte, den Kampf erneuernd, am nächsten Tag wahrscheinlich sogar den Siegespreis davongetragen. So lastet nun auf dem böhmischen Land, schwer vom Wiener Hof empfunden, der Druck der wallensteinschen Winterquartiere. Der politische Vertreter Schwedens in Deutschland, Axel Oxenstierna, übernimmt nun die Leitung. Es gelingt ihm, Brandenburg für eine energische Fortsetzung des Krieges zu gewinnen und mit dem süd- und westdeutschen Protestanten den Bund von Heilbronn am 13. April 1633 abzuschließen, in welchem sich Schweden das Direktorium sichert. Das Heer wird im Wesentlichen ein schwedisches sein, obwohl es zum größten Teil aus deutschen Kontingenten besteht. Der Bund will einen sicheren Frieden herbeiführen, der Schweden für seine Leistungen entschädigen soll. Mit Frankreich verhandelt Oxenstierna allein. Richelieu gewährt dem Schweden 1 Million Livres jährlich zum Unterhalt der Truppen. Er weiß warum. So viel auch der kluge Kanzler Oxenstierna noch vom evangelischen Glauben redet, mit dem Tode Gustav Adolfs ist der Kampf für den Glauben vorbei und das Riemenschneiden der Schweden und Franzosen aus der deutschen Haut beginnt. Der Winterkönig wird von den Schweden in sein Land wieder eingesetzt. Die Franzosen aber greifen mit unheimlicher Zielsicherheit im zerrissenen deutschen Westen um sich. Der Trierer Kurfürst räumt ihnen den Ehrenbreitstein ein, der Württemberger die elsässische Grafschaft Mömpelgard, der Rheingraf Colmar und Schlettstadt, der Herzog von Lothringen muss ihnen Nancy übergeben und den freien Durchmarsch gewähren. Unter den Heerführern der schwedisch-evangelischen Truppen setzt sich neben dem General Horn Bernhard von Weimar, der Bruder des regierenden Herzogs Wilhelm, durch. Er hat die Schlacht bei Lützen nach dem Falle des Königs zum guten Ende geführt. Nun erhebt er sich, nach der Erringung einer reichsfürstlichen Stellung strebend in die Reihen der größten Feldherren dieses Krieges als ein rasch aufsteigender, früh aus der Bahn gerissener Stern. Im Vertrag von Heidelberg erhält er durch Oxenstierna die beiden Stifte Würzburg und Bamberg als Herzogtum Franken zugesichert. Während sich Bernhard von Weimar und General Horn in getrennten Heeren in Süddeutschland herumschlagen, verhält sich Wallenstein zum Erstaunen der Welt untätig, obwohl ihm die kursächsischen Streitkräfte keineswegs gewachsen sind. Es lässt ihn gleichgültig, dass der Kaiser nach einem Erfolge lechzt, dass in Wien immer neue Klagen des Bayernherzogs einlaufen. Er will den Frieden mit Kursachsen und Brandenburg erreichen, aber Friedensverhandlungen in Leitmeritz scheitern, auch weil der Kaiser keine religiösen Zugeständnisse in den Erblanden machen will. Nach Schlesien aufbrechend, das noch immer von sächsischen und schwedischen Truppen besetzt gehalten wird, lässt sich Wallenstein hier neuerdings mit Arnim in Unterhandlungen und in einen Waffenstillstand ein. Durch seinen Unterhändler Arnim und den Herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg lässt er mit den Worten schärfster Erbitterung, ja eines wahren Hassausbruches, erklären, er sei auch bereit, den Kaiser zu bekämpfen, wenn sich dieser dem Abschluss des Friedens nicht fügen wolle. Der Plan scheitert an dem Misstrauen Oxenstiernas, Arnims heimlicher Sabotage und der Unberechenbarkeit des Friedländers. Wallenstein aber fällt nun über das kleine schwedisch-sächsische Heer des Grafen Thurn her, während die Hauptmacht der Sachsen unter Arnim zur Abwehr bei Pirna versammelt ist. Der überraschte Thurn muss sich, bei Steinau eingeschlossen, mit 16 Kanonen und 60 Fahnen ergeben. Aber zur höchsten Erbitterung des zuerst frohlockenden Hofes lässt Wallenstein den alten Rebellen, auf dessen Hinrichtung sich die Fanatiker schon gefreut, wieder frei. Er erleichtert sich dadurch die Wiederaufnahme der abgerissenen Verhandlungsfäden mit den Sachsen, ruft aber durch sein Verhalten das endgültige Misstrauen des Kaisers hervor und der Einfluss seiner Freunde Engenberg und des Kriegsrats von Questenberg schwindet. Die nun rasch folgende Säuberung Schlesiens sowie ein sehr zögernder Marsch Wallensteins gegen Dresden beruhigen seine Feinde nicht. Wieder scheitern dem gesundheitlich schwer leidenden Friedländer die Verhandlungen mit Kursachsen und Brandenburg.